Du bist doch selbst in den Kopf gesetzt. So gut, dich merk, mach deine Schuhe. Sing mir, du willst jetzt einer dazu. Hört heut kein schönes Lied. 刚才您欣赏的是德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音，稍后请您继续欣赏。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道 有线调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。在接下来的时间中，请朋友们继续欣赏由里德布什、希尔特、索斯、考克斯、伯德等演唱，拜洛伊特节庆剧院乐团合唱团演唱演奏，瓦尔维所指挥的德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音。 Thank you.

Es geht dich gut, trag dir an, sagst du, übe Mut. unser Meister sie gepflegt. Radrecht nach ihrer Art, nach ihrem Sinnen treibt ihn. Was hat sie nicht gemacht, blieb sie nicht wahr, blieb sie zur Zeit. Des lieben Jahr, wie sie der Feisen war. Und wer sie anders nicht im Glück, als wie alles brennt und drückt, ihr seht, wie hoch sie fliegen fliegt. Was wollt ihr von den Meistern mehr? Deutsches Volk und Reich in falscher Welscher Majestät ein Fürst bald mehr sein Volk versteht. Und welchen Gunst mit welchem Hand sie pflanzen uns in deutsches Land. Was Deutsch und echt ist hart.